Ich bin nicht von Samidun, aber ich verlese deren Stellungnahme hier. Der Angriff auf Ras Mea Ode ist ein Angriff auf Palästina. Nach einer hektischen Schikanierungskampagne von Pro-Apartheid-Journalisten, dem israelischen Botschafter und dem US-Botschafter in Deutschland, berüchtigt für seine Verbindung zu rechtsextremen Gruppen, erklärten Berliner Beamte am Freitag, den 15. März, dass das Visum der palästinensischen ehemaligen Gefangenen und renommierten Aktivistin Ras Mea Ode aufgehoben werde und dass ihr politische Aktivitäten verboten seien. Unterstützerinnen der AfD, der rechtsextremen Partei in Deutschland, die sich intensiv durch antimuslimische, rassistische Rhetorik hervortut und seit langem Holocaust-Revisionistin willkommen heißt, forderten die Absage von Ras Meas Auftritt und die Aufhebung ihres Visas. Natürlich war die AfD, die die israelische Apartheid nachahmen will, nicht allein. Auch der Grünen-Politiker Volker Beck setzte sich vehement für die Absage der Veranstaltung ein. Eine anhaltende und schwerwiegende Bedrohungskampagne wurde an die Verantwortlichen des Veranstaltungsorts gerichtet. Der Veranstaltungsort wurde beschmiert und die Organisation, der Raum gehört, war zahlreichen bedrohenden und belastenden Telefonaten und Forderungen ausgesetzt. Trotz mehrfacher Zusicherung der Polizei, dass die Veranstaltung stattfinden kann, wurde Ras Mea auf ihrem Weg zum Veranstaltungsort, wo sie eine Rede über palästinensische Frauen im Befreiungskampf halten sollte, von der Polizei beiseite genommen. Hunderte von Polizistinnen umzingelten den Veranstaltungsort, während etwa 15 Pro-Apartheid-Gegenprotestlerinnen mit israelischen Flaggen davor standen. Gleichzeitig versammelten sich rund 150 Unterstützerinnen für die Gerechtigkeit in Palästina vor dem Veranstaltungsort, um die geplanten Reden von Ras Mea Ode und Darin Tatur zu hören. Ras Mea wurde von der Polizei umzingelt und bekam einen Stapel von Dokumenten in deutscher Sprache ausgehändigt, in denen erklärt wurde, dass ihr Visum aufgehoben worden sei. Diese Dokumente waren vollgepackt mit Behauptungen, die anscheinend vollständig aus skurrilen und ungenauen Berichten der rechten Medien übernommen worden waren, um zu rechtfertigen, dass sie das Land zu verlassen habe. Die Polizei folgte Ras Mea dann kilometerweit und verlangte, dass sie weiter die Straße hinuntergeht, ein anderes Café bei strömendem Regen verlässt und ihr wurde mit Verhaftung gedroht, wenn sie sich nicht weiter Richtung Ostseite der Stadt bewegt. Druck, Einschüchterung und Repressionen hatten bereits früher eingesetzt, um zahlreiche Verantwortliche für Veranstaltungsorte zu zwingen, Veranstaltungen mit palästinensischen Sprecherinnen abzusagen. Am deutlichsten zeigte sich, dass bei der offiziellen Drohung, die Finanzierung eines iranischen Gemeindezentrums zu kürzen, wenn diese eine Veranstaltung mit Manal Tamimi im September 2018 ermöglichen würde. Dies geht einher mit der Absage von Musikveranstaltungen für Bands, die BDS unterstützen, der Zensur von DJs for Palestine und dem Druck auf Verantwortliche von Veranstaltungsorten und Universitäten, um Vorträge und Veranstaltungen zu allen Aspekten, die für die Rechte und die Existenz der Palästinenserinnen eintreten, abzusagen. Palästinensische und nicht-palästinensische Frauen, die am Frauenmarsch in Berlin teilgenommen hatten, wurden persönlich und in sozialen Medien verunglimpft, weil sie Zeichen trugen, die erkennen ließen, dass Palästina eine feministische Angelegenheit ist. Ras Mea Ode wurde wiederholt und unbegründet des Antisemitismus bezichtigt, was Medien nicht einmal in Ansätzen zu rechtfertigen versuchten, außer durch die Verwendung des Labels Terrorist. Keiner der Artikel, die dieses Label verwendeten, konnten auf eine einzige antisemitische Aussage, Botschaft oder Überzeugung von Ras Mea verweisen. Ihr Engagement für die Befreiung Palästinas wurde als ausreichend angesehen, um diese Behauptung aufzustellen. Dies war eindeutig ein rassistischer Angriff auf das Recht einer Palästinenserin, das Wort zu ergreifen und das Recht ihres Publikums, sie zu hören. Ihr Leben lang war Ras Mea intensiver staatlicher Gewalt ausgesetzt. Sexuelle Übergriffe, Folter, Inhaftierung, erneute Inhaftierung, Deportation. Die Entziehung ihres Visums ist nur das jüngste Beispiel für staatliche Gewalt gegen Ras Mea Ode, um zu verhindern, dass ihre Botschaft gehört wird, eine Botschaft, die von Angela Davis, Jewish Voice for Peace, US und unzähligen Unterstützerinnen für Gerechtigkeit weltweit unterstützt wird. Es sei noch darauf hingewiesen, dass nach der Demonstration, die enthusiastisch gut besucht und von Frauen und Jugendlichen geleitet wurde, die Teilnehmerinnen, insbesondere die jungen Palästinenserinnen, später von der Polizei verfolgt und nach Gesängen bei der Demonstration, insbesondere wenn sie die deutsche Außenpolitik betrafen, und nach ihrem Verhältnis zu Rasmea gefragt wurden. Auch Stunden nach der Beendigung der Veranstaltung. Dies ist ein Versuch, junge Menschen davon abzuhalten, sich in die Bewegung für die Gerechtigkeit in Palästina einzubringen. Wir fordern alle rechtschaffenden Menschen weltweit auf, Gerechtigkeit für Rasmea Odeh und Gerechtigkeit für Palästina zu unterstützen. Eure Solidaritätserklärungen und Botschaften sind wichtig, um deutlich zu machen, dass die Welt die Handlungen der deutschen, US-amerikanischen und israelischen Regierung, Rasmea Odeh zum Schweigen zu bringen, ablehnt und stattdessen den palästinensischen Frauen und dem palästinensischen Volk in ihrem Streben nach Befreiung zur Seite steht. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!